Ja, hallo. Stoische Ruhe werdet ihr heute nicht erwarten können, denn unsere Themen sind Kino, Bücher, Musik und was noch? Dies und das. Also dranbleiben. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der heute in strahlend heller neuer Stimme erklingen wird, denn er hat ein neues Setup. Hallo René. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Entgegen von Stefans Ankündigung wird natürlich alles beim Alten sein, denn wir haben nur unter der Motorhaube gewerkelt. Genau, und deswegen ist auch heute wieder mit dabei unser Freund Blase. Hallo Marc. Oh, freundschaftliche Beleidigungen gleich am Anfang. Ja, hallo René, alte Luftpumpe. Stefan, altes Beistellpony. Na, alles senkrecht, Pfeife hängt? Ja. Wonder bra. Dann können wir gleich losstarten. Ihr fragt euch, warum ich hier so humorig starte. Ja, ich bin sehr gespannt. Macht ihr ja sonst nicht. Als kleine Reminiszenz an den soeben zu Ende gegangenen Karneval. Ah, okay, verstehe. Da uns dieses Thema überhaupt nicht interessiert, möchte ich ganz kurz was nachreichen, was ich vergessen habe. Herzlich willkommen zur 106. Ausgabe. Heute an diesem wunderschönen 22. Februar 2023. Und jetzt kann Marc weiter von seinem Karnevalserlebnis erzählen. Jawohl, Berlin, hi yo! Ja, weiter geht's im Programm. Hat es einer mitgekriegt? Ja, werden wir ja sehen. Ich habe nur von Cottbus mitgekriegt. In Cottbus war ein großer Karneval. Und du bist ja Brandenburg. Ich glaube, ich rieche was. Ja. Welcher Film? Ach, Ghostbusters Teil 1. Ach so, okay. Hätten Sie es gewusst, schreiben Sie mir. Nein. Schicken Sie mir Geld. Finden Sie mich toll. Aber okay, auch lieber Marc. Ich jetzt noch weitere Filmzitate in den Podcast einstreuen. Genau, es ist eine neue Serie bald, Marc und seine Filmzitate. Nein, aber gutes Stichwort, Marc. Hat jemand die Berlinale mitbekommen? Eine gute Frage. Und ich freue mich, dass Sie gerade mir diese Frage stellen, denn ich kann sie unumwunden an René weitergeben. Danke, Frau Koludwig. Ja, also was ich dazu sagen möchte ist, ich habe neulich ein tolles Buch gelesen. Das hat jetzt überhaupt nichts mit der Berlinale zu tun. Okay, dann sage ich Berlinale? Was zur Berlinale. Nee, nichts mitbekommen. Doch, also ich habe was mitbekommen. Und zwar den goldenen Bären für sein Lebenswerk hat Steven Spielberg überreicht bekommen. Ja, der jüdische Regisseur aus den USA. Warum muss man das alles sagen? Weil der ist ja eigentlich, also es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der Steven Spielberg nicht kennt. Ja, einfach jetzt mal so ins Unreine gesprochen. Wir erinnern uns alle an seine Welterfolge. Er gilt wirklich als der erfolgreichste Regisseur. 5 Stück bitte. Aller Zeiten. 5 Stück? 5 Filme von ihm? Mal gucken, ob du es hinkriegst. Ja, unheimliche Begegnung der dritten Art. Könnte sein, ja. E.T., der Außerirdische. Jawohl. Schindlers Liste. Jawohl. Jurassic Park. Jawohl. Mhm. Und dumm. René, hilf mir. Steven Spielberg. Ja. Von dem Jungen und dem verrückten Professor. Hä? Was? Der Junge, der nicht da ist, wohin gehört. Ich weiß immer noch nicht. Fliegende Autos. Ja, nee. Zurück in die Zukunft ist nicht von ihm. Der Weiße Hai. Der Weiße Hai, Teil 1. Ja super. Richtig. West Side Story. Jaws. Wusstet ihr, dass beim Weißen Hai ein Unfall passiert ist? Und zwar? Mit dem Hai. Nee, das ist ein Stuntman, glaube ich, verletzt worden. Und daraufhin wurde der Film dann im Englischen Sharks genannt, um die Gefährlichkeit nochmal zu betonen. Wie wurde der im Englischen genannt? Sharks. Sharks? Haie. Nein. Was? Jaws. Zähne. Ach so, okay. J-A-W-S. Ach so, okay. Ich habe Sharks verstanden. Ich habe auch Sharks gesagt, dann habe ich das falsch genommen. Aber was stimmt ist, dass Stunt-Double bei der Aufzeichnung von Shark Der hieß Shark Ausrufezeichen. Mhm. Oder ist das ein anderer Film? Dann ist das Sharknado, was du meinst. Der ist aber nicht von Spielberg. Also, was Sharknado? Wir sind wieder bestens vorbereitet, liebe Zuhörer und Zuhörer. Nee. Wir führen ja ein ganz lockeres Gespräch von 1986. 69 meine ich. Mhm. Mit Burt Reynolds? Nein. Dann ist es ein anderer Film. Definitiv. Roy Scheider hat damit gespielt. Bei Der Weiße Hai. Also, genau, interessant ist, du hattest gerade gesagt, Zurück in die Zukunft ist nicht von ihm. Der taucht hier bei Google, wenn ich die Filme von Steven Spielberg aufrufe, taucht das trotzdem auf. Er hat es produziert. Er ist das Produzent gewesen. Man in Black. Genau. Ich könnte das direkt verifizieren, weil ich habe die Trilogie auf DVD hier irgendwie im Ansonsten. In der Zeit werden wir ganz langsam weitere Filmtitel von Steven Spielberg genau. ansagen. Der Soldat James Swine zum Beispiel. Catch Me If You Can. Jawohl. Indiana Jones. Ready Player One. Minority Report. Sind das alles Filme, wo er Regie geführt hat? Ganz genau. Das ist eine gute Frage. Also dann sage ich Terminal. Ja, den kenne ich sogar auch noch. Bei Zurück in die Zukunft war Steven Spielberg Executive Producer. Mhm. AI, künstliche Intelligenz. Ja, stimmt. Da hat er auf jeden Fall Regie geführt. Krieg der Welten. Und Zurück in die Zukunft hat natürlich Robert Zemeckis Regie geführt. Ah, okay. Robert Zemeckis. Men in Black hatten wir schon Men in Black. Nee, da habe ich nicht gesagt, Regie geführt. Produzent. Nee, Produzent war er da, genau. Also, aber egal, auf jeden Fall also, Hut ab er und produziert Respekt. Und regiert. Ja. Ein er hat auf jeden Fall den Talent. Goldenen Bären für sein Lebenswerk gekriegt. Und das war das Hauptsächliche, was ich von der Berlinale mitgekriegt hat. Ja. Das ist bei mir schon relativ viel, weil ich mich für die Berlinale, wenngleich ich schon filmaffin bin und wie René schon korrekt bemerkt hat, Tage habe, wo ich nur so übersprudel von und mit Filmzitaten, bin ich trotzdem nicht so cineastisch veranlagt, dass ich jetzt irgendwie da zur Berlinale würde gehen wollen. Hat mich nie interessiert. Hm. Und das für einen Berliner. Ich meine, die Action liegt direkt vor der Haustür und was mach ich? Ich sage, nee, ich will lieber woanders hin. Ja, an dieser Stelle ganz liebe Grüße an Helvi, denn vor ein paar Jahren war ich mit Helvi und ihrer Freundin mal dort bei der Berlinale, weil die Freundin war so mit so einer Knipskiste ausgestattet und wollte unbedingt die Stars fotografieren. Und da waren wir an einem Berlinale-Abend mal dort am Potsdamer Platz und haben nach Stars Ausschau gehalten. Und Entschuldigung, wenn du Knipskiste sagst, ja. meinst du damit etwas, was die Leute gemeinhin als Fotoapparat bezeichnen? So sieht's aus. Warum sagst du dann nicht Fotoapparat? Aber weil es heißt doch Knipskiste. Ja, eben. Nein. Heißt es? Nein, kein Mensch sagt Knipskiste. Natürlich. Klar. Über 90% unserer Zuhörer sagen. Man sagt Fotoapparat oder aber, wenn man richtig gut drauf Kamera. Ist, nennt man es Fotoapparillo oder eine Kamera. Naja. Kamera sagt doch kein Mensch mehr. Kamera heißt es heute. Naja. Das ist Jugendsprache. Na gut, das ist für euch bitte nichts mehr. Nee, ich weiß. Da bist du ja noch voll drin. Ja. Aber hallo. Okay, dann verlassen wir doch. Jede Woche die Bravo. Verlassen wir einfach mal den roten Teppich. Genau, nein, den wegen Dr. Warte, nee. Bevor wir den verlassen, möchte ich auch noch ein Filmzitat bringen. Ja, gerne. Mal gucken, ob ihr rausfindet, aus welchem Film das ist. Und zwar, ich wusste gar nicht, dass man Scheiße so hochstapeln kann. Ja, den kenne ich natürlich. Full Metal Jacket. Ja, sehr gut. Wir machen jetzt so lange weiter, Marc, bis du nicht mehr weißt. Und das kann dauern. Yippie-yay, Schweinebacke. Ja, stirb langsam. Ja, okay. Nach Hause telefonieren ist der Klassiker. E.T. Ich habe mein Name ist Bond. James Bond. Oh, jetzt wird's schwierig. Ja. In welchem Teil sagt er das? Ich bin der König der Welt. Ja, Titanic. Ah, gut. Soll ich auch eins machen, René? Es kann nur einen geben. Ja, Highlander. Wow, nicht schlecht. Ich mache Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Mafia. Der Pate. Der Pate, sehr gut. Mann, Ich sehe dir in die Augen, Kleines. Ja, Casablanca. Es gibt's doch Mann, nicht, Mann. Aber hier, pass auf, ich habe eins, das erratet ihr nie. Lauf, Forrest, lauf. Ja. Also ich habe noch eins. Ein Big Mac ist ein Big Mac, aber die nennen ihn Le Big Macke. Ja, natürlich, Pulp Fiction. Es gibt's doch Mann, nicht. Oh Mann, der Mark, ey, der ist ja... Okay, sie sind hier. Aliens. Ach, du meinst, sie sind hier. Poltergeist. Es ist ein Mark. Was ist denn da los? Pass auf, René, wir heben uns das auf. Wir machen daraus irgendein Quiz und da muss Marc dann durch. Ich will Mach jetzt noch das. Einen, an den er nicht weiß. Und zwar, solange man lebt, soll man rauchen. Solange man lebt, soll man rauchen. Und du bist sicher, dass es aus einem Film ist? Ja, aus einem deutschen mit Helge Schneider. Ach Gott. Ja. Mit Helge Schneider? Naja gut, Schneider. Da gab es ja nicht so viele. Ja, also Praxis Ende Dr. Hasenbein, Texas oder 00 Schneider. Genau, aber sehr gut, Marc. Also 00 Schneider. Gut, dann pass auf, einen machen wir noch. So? Nein, achso, ja, dann mach. Ich habe gerade unseren Chatbot gefragt. Die Wahrheit, nee, Quatsch, die Wahrheit, ich bin es leid, mich um die Wahrheit zu kümmern. Die Welt ist eine Scheißshow und jeder liebt eine Scheißshow. Ach du Scheiße. Ja. Kennt er auch nicht. Also da hätte ich jetzt geraten und hätte gesagt, das ist was mit Jim Carrey. Na, Stefan? Spielt Jim Carrey mit? Zurück in die Zukunft, 1985. Was? Da ist dieses Zitat her. Und es wurde von Doc Brown, gespielt von Christopher Lloyd, gesagt. Ey, das ist cool, positiv. Wenn der Bot... ich habe den gefragt, kannst du mir ein Filmzitat nennen zum Raten? Hat er mir das Zitat genannt und dann die Frage gestellt, na, kannst du den Film erraten? Der hat es nicht gleich verraten, was es ist. Und da habe ich gesagt, cool, nee, verrätst du es mir? Und da hat er es gesagt. Es war witzig. Gut. Ja, schön, dass du lieber mit ihm spielst als mit uns. Ja, natürlich. Richtig. Dann, sind wir bei Filmen durch? Nee. Ja, sicher, komm, lass uns mal weitermachen. Nee, pass auf. Ich kann doch sagen, ich war mal wieder im Kino seit Corona. Was hast du in den letzten zwei Wochen? Ja, ich war wie heißt das Ding, an der Warschauer Straße, Mercedes-Benz-Platz. Kino. Nee, wie heißt das Kino? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber der Film war mit Tom Hanks und der hieß? Ja, ein Mann namens Otto. Richtig. Das ist eigentlich ein Mann namens Öwe. Ein, glaube ich, schwedischer Film. Genau, Original, das nach einer Romanvorlage. Und das Original, das skandinavische, war eigentlich gut genug. Das lief schon im Fernsehen, das habe ich dort gesehen. Mhm. Und ich weiß nicht, warum man das neu verfilmen muss. Aber ja, war aber gut gemacht. Wenn sie Bock drauf hatten, bitteschön, ich muss ja nicht hinnehmen. Ja. So, für alle, die jetzt mitgeraten haben, welches Kino der Stefan am Mercedes-Benz-Platz meint, es ist ein UCI. Richtig. Lux. Mit den Ledersitzen. Genau, das Lux-Kino. Und der Film hat 15 Euro gekostet, das Park kostet 18. Hattest du das nicht neulich schon erzählt? Wunderbar. Nee, hatte ich in der Resi. Ach so, in der Resi. Aber war, stimmt, unsere Zwischensendung, die wir nicht aufzeichnen. Resi, genau. Dich hat er nicht gemeint. Und das Spannende war, ich war mit Freunden aus dem Speckgürtel da und wir haben so überlegt, scheiße, hätten wir doch die Bahn nehmen sollen. Ich war mit Freunden aus dem Speckgürtel da. Das ist ja schon fast eine Beleidigung. Nein, das ist ja kein... Ich war mit Freunden dort, die im Speckgürtel von weiter weg kamen. Richtig, ich war mit Freunden aus dem Speckgürtel da. Und das Interessante ist, wir haben dann gesagt, Mensch, vielleicht müssen wir nächstes Mal doch die Bahn nehmen. Und jetzt habe ich mal geguckt, also für die hätte das Bahnticket 16 Euro gekostet. Und jetzt kann man ja überlegen, was cleverer gewesen wäre. Ja, 2 Euro billiger wäre es gewesen. Tja. Ihr seht, Freunde da draußen. Es ist nicht so einfach. 2 Euro billiger nein, und nur Erlebnis. Nein, darum geht's nicht. Ihr seht, Freunde da draußen. Kino ist nicht so teuer, wie ihr glaubt. Schöne Message. Parken ist teurer. Wie bei letzter Folge, die letzte Folge ist zwar so, oder? Parken ist teuer. Eigentlich sollte sie heißen, erst parken, dann paaren. Ja. Aber wir haben sie genannt, parken lohnt sich nicht. Aufgrund der Parksituation, ja. Ja. Gut. Gut. Machen wir weiter mit René. Grüßen. Ich grüße meine Mutter. Also ich grüße erstmal René, weil Stefan gesagt hat, ich soll mit René weitermachen. Also Grüße an René. Und da René so wohlwollend guckt, geht der Gruß natürlich auch an Stefan. Aber danke. Wen ich eigentlich grüßen wollte und beglückwünschen wollte, waren unsere lieben Freunde Hannes und Kuschi von unserem befreundeten Podcast Zu breit für Sessel. Die neueste Folge 80 ist vor wenigen Tagen erschienen und hat mich sowas von abgeholt. Herrlich, war eine ganz tolle Folge. Ich kann auch unseren Hörern nur empfehlen, den beiden zu folgen. Zum Warmwerden. Und also gerade diese Folge hat mir sehr gut gefallen. Ein Highlight daraus ist das Gendern, was sie dort perfektioniert haben. Habt ihr, René und Stefan, die Folge schon gehört? Noch nicht. Ich habe, also, ups, ich habe noch nicht. Dann habt ihr was durch, vor euch freuen. Aber ich fand gut, dass dieses Gender-Thema da sehr kontrovers behandelt wird. Ja. Ich habe nur den ja, aber sie haben das Screenshot-Lösung gefunden. Also das ist quasi, ich kann schon mal so doll spoilern, dass für jeden was dabei. Ja, für jede Meinung ist da was dabei. Hannes, Kuschi, weiter so. Genau. So, möchtet ihr noch jemanden grüßen? Oder ja, wollen wir jetzt Schluss machen? Unsere ZuhörerInnen. Ja. Unsere Hörer Zuhörerinnen. Und Hörer. Ja. Unsere Zuhörenden, ZuhörerInnen. Nein, unsere Hörer und Hörer. Wir gendern jetzt wie Kuschi und Hannes. Hörer und Hörer. Ja. Naja. Gut. Gut, dann klinke ich mich mal Buch. Ein. Wir waren ja gerade bei Filmen, dann gehen wir jetzt zum Buch. Ja. Lesen macht nämlich genauso Spaß wie ins Kino gehen. Deine Meinung. Richtig. Weil wir gerade bei Zitaten waren, passt das an der Stelle sehr, sehr gut, weil ich habe neulich ein Buch gelesen und das wollte ich einfach mal empfehlen. Es hat mich total geflasht und zwar habe ich gelesen Selbstbetrachtungen von Marc Aurel. Aurel, Marcus ja. Aurelius. Deswegen sage ich immer lieber Marcus Aurelius, weil da ist die Aussprache klarer. Es hätte ja auch Marc Aurel sein können. Man weiß es nicht. Nee, nicht wirklich, weil es ist ja immer noch lateinisch. Naja, genau, er ist lateinisch, weil er ist nämlich ein römischer Kaiser. Genau. Und gewesen. Er hat eine Hinterlassenschaft an uns übergeben in Form seiner Tagebücher. Die sogenannten Selbstbetrachtungen oder auch englischen Meditations. Und das ist alles andere als scheiße, weil was ich sehr erstaunlich fand beim Lesen, das Ganze ist jetzt mittlerweile 1800 Jahre alt, also er hat das ungefähr 127 nach Christi geschrieben und das wurde natürlich übersetzt aus dem Griechischen. Die Römer haben wohl offenbar sehr gern in Griechisch geschrieben, wenn sie philosophische Sachen verfasst haben, aus dem Griechischen ins Deutsche. Und diese Übersetzung war von 1932, was ich auch krass fand, etwas zu lesen, was vor fast 100 Jahren geschrieben wurde, aus einem Text, der über 1800 Jahre alt ist. Und das Buch, Exemplar, was ich gelesen habe, war von 1953. Das heißt, ich habe ein Buch in den Händen gehalten, was 70 Jahre alt ist, mit einem Inhalt, der über 1800 Jahre alt ist. Und das hat mich echt beeindruckt. Ein sehr, sehr gutes Buch, kann ich euch sehr empfehlen. Muss nicht die Variante von 1953 sein. Gibt es auch in aktuellen Varianten. Aber ja, kann man sich mal mit auseinandersetzen. Du sollst mal sagen, was dich daran so fasziniert. Was mich daran fasziniert hat, sind die Sichtweisen. Die Sichtweise eines Stoikers. Das ist eine Schule, wenn man so will, eine philosophische Schule. Also die Stoa, die noch mal viel, viel älter ist. Das heißt, was Marcus Aurelius gemacht hat, ist, er hat seine Gedanken basierend auf Ansätzen und gedanklichen Konzepten, so möchte ich es mal nennen, von weit vor Christi. Also ich glaube, Epiktet ist, glaube ich, der Philosoph, von dem diese Stoa herrührt. Und das ist ja, glaube ich, nochmal irgendwie 1000 Jahre vor Christi gewesen. Und krass ist halt, dass diese Ansichten, wie gesagt, immer noch heute gültig sind. Genau. Und das, also allein dieses Lesen eines Textes von einem Menschen, der schon so lange tot ist, oder die Gedanken vielmehr, es ist ja nicht mehr, dass es irgendein runtergeschriebener Text ist, sondern Gedanken, hat mich halt sehr mit Ehrfurcht erfüllt. Und die Ansätze der Stoiker sowieso. Stoizismus heißt es. Genau. Stoische Philosophie. Eines der wirkungsmächtigsten philosophischen Lehrgebäude in der abendländischen Geschichte. Es wurde von Zenon von Kition genau, 300 richtig? Vor Christus begründet. 300 vor Christus, okay. Drittes Jahrhundert vor Christus, genau, ja. Was, drittes Jahrhundert oder 300 vor Christus? im 300. dritten Jahrhundert vor Christus steht bei mir. Ach so, was dasselbe ist. Ja. Genau. Okay. Die Stoiker glaubten, dass die Vernunft und die Vernunft die höchsten Prinzipien des menschlichen Lebens sind und dass ein tugendhaftes Leben nur durch die Einhaltung dieser Prinzipien erreicht werden kann. Genau. Ich sag mal ganz ehrlich, da ist jetzt nicht alles so toll von. Also Stoiker sind zum Beispiel der Meinung, dass man keine Hobbys braucht, weil ein Stoiker tut nur die Dinge, die dem Gemeinwohl helfen. Was wiederum sehr interessant ist, dass ein Stoiker komplett im Jetzt lebt. Mhm. Ne? Also der grämt sich nicht wegen der Vergangenheit, ne? Sondern der versucht immer den Moment zu leben und der grämt sich auch nicht wegen der Zukunft. Deswegen kennt er sowas wie Zukunftsangst oder Existenzangst nicht, weil er im Jetzt lebt. Und er kennt natürlich auch sowas wie wie heißt es? Nachtragendheit. Und was ihm auch klar ist, wenn jemand, wie würde man im Deutschen sagen, verfehlt, wenn jemand versagt oder sich so blöd benimmt oder so, dann ist er darauf auch nicht sauer, sondern weiß, dass es Menschen gibt, die weniger wissen als andere und deswegen ist das für ihn in Ordnung. Mhm. Weil er wäre ja blöd, wenn er der Meinung wäre, dass ein Unwissender alles richtig macht. Dann würde er nämlich derjenige sein, der fehlt. Und das Tolle ist, diese Selbstbetrachtungen, die sind ziemlich kurze Gedanken immer, deswegen lassen die sich auch relativ gut konsumieren. Das heißt, man liest sich da mal so ein Zitat durch, das wirkt in der Regel sofort und zieht die Gedanken dann doch in interessante Richtungen. Das Zitat wirkt. Es wirkt, ja. Es wirkt wirklich. Wichtigkeit der Gelassenheit und die Akzeptanz gegenüber dem, was nicht kontrolliert werden kann. Richtig. Gut. So viel, eine kleine Philosophiestunde. Und jetzt geht es wie immer der spannend weiter Berlin-Podcast. Mit Stefan. Mit mir? Hallo Stefan. Okay, dann gucken wir mal, was wir noch hier auf dem Plan haben. Ja, was gibt es Neues in der Stadt? In der Stadt? Ja, wir hatten ja Kino, wir hatten jetzt Bücher. Wie wäre es denn mit Mucke? Mucke. Konzerte ja, in Berlin. Neues. Und der Marc hat auch speziell was aufgeschrieben. Ich auch. Da haben wir beide so die Musikrichtung getroffen. Fang du doch einfach mal an, Marc. Ja, ich bin ganz begeistert, dass die Altherren des der elektronischen, naja, das heißt eigentlich Alternative, egal, Depeche Mode. Demo. Der schwarze Schwarm, wie er auch genannt wird. Depeche Mode wird ein neues Album demnächst veröffentlichen. Und die erste Single-Auskopplung namens Ghosts Again ist schon auf den Markt und ist natürlich wie immer sehr hörbar. Mhm. Mastermind Martin Gore hat wieder auf den Punkt abgeliefert. Cool. Wann ist das rausgekommen? Vor wenigen Tagen. Hat schon 4,5 Millionen Aufrufe bei Spotify. Na, das ist ja wohl das Mindeste. Ja, ist ja ganz schön wenig. Das hört sich sehr gut an. Und da kann man gleich ergänzen, Marc, am 11. März ist Depeche Mode in Berlin. Wann ist das denn? Konzert. Verzeihung. Ich bin Berliner, Jahr, ja. Da darf ich das sagen. Ah ja, ja, verstehe. Am 11. März. Fetzt doch, gehst du da hin, Marc? Hast du Karten bekommen? Nein. Nein. Habe ich nicht. Ich bin da wohl noch etwas traumatisiert, obwohl ich gar nicht weiß, warum. Also eigentlich hätte ich mir leisten können, ich hätte mir die Karten besorgen können, ich hätte hingehen können. Aha. Aber irgendwie habe ich zurzeit niemanden, der mit mir zusammen da hingehen würde, weil Tina würde sich dem komplett verschließen. Es gab da einen berühmten Vorfall, wo sie mir eine Karte für ein Depeche Mode Konzert zum Geburtstag schenken wollte. Ich glaube, es war sogar ein runder Geburtstag. Und der exorbitante Preis hat sie dann doch abgeschreckt. Also schon seinerzeit musste man wohl über 100 Euro dafür bezahlen. Und hat sie gesagt, bei aller Liebe, Kultur hin oder her. Aber nee, das ist es mir nicht wert. Ja. Warte mal. Sicher, ich dass es das so teuer ist? Ich sehe hier die Peschmod-Party, ach, das sind ja ein paar Füchse, ey. Also, muss echt aufpassen im Internet, ne? Genau, am 7.7. sind die auch noch mal in Berlin anscheinend. Und da gibt es aber keine Tickets mehr. Nur von Fan zu Fan. Aber die anderen Städte, ja, zum Beispiel Düsseldorf, 397 Euro, kann man mal machen. München 146, Frankfurt 117. Aber die Karten sind so teuer, damit ihr nicht wie beim Kino denkt, ach du Scheiße, da ist ja das Parken teurer als die Veranstaltung. Ja. Wir erinnern uns, Parken 18 Euro, keine Karte 15 Euro. Das passiert euch bei Depeche Mode schon mal gar nicht. Genau. Es sind natürlich verschiedene Kategorien, ne? Muss man die richtige für sich raussuchen. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Depeche Mode. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe gerade erst wieder ein paar alte Sachen von denen gehört. Ja. Also von den Anfängern auch so Enjoy aus der Mitte etc. Also um nur ein Beispiel zu nennen. Wirklich so rauf und runter, gerade auch sehr viele B-Seiten, also Sachen, die nicht als Single ausgekoppelt wurden. Und das ist alles so gut gealtert. Mhm. Herrlich. Ja. Also ich finde jetzt leider keine Ticketpreise. Ich wollte nur mal kurz die Tickets zu Ende bringen. Ich sehe hier nur Düsseldorf ab 120 Euro. Ja, 120 Euro war auch meine Information. Da geht's los. Die günstigste Kategorie wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Und die Tour heißt Memento Mori. Oh, da sind wir wieder beim Thema. Memento Mori ist ein philosophischer, stoischer Spruch. Und das heißt so viel wie, ich glaube, habe den Tod vor Augen oder so. Ja, René, deswegen haben wir ja das Thema angesprochen, weil es ja zu deinem Thema passte. Ach so, nur deswegen. Du bist sonst immer der Meister der Überleitung, diese Verbindung habe ich gar nicht mitbekommen. Es ging, seid ihr der Sterblichkeit bewusst, Memento Mori. Es geht hier gar nicht um die Musik, oder Marc? Es geht um die Philosophie. Du Quatschkopf. Okay, pass auf, wir haben noch einen alten Herrn, der wieder in den Charts ist. Ja. Ja, der gerne Eierlikör trinkt. Und ihr wisst es schon. Der Freund von Winnetou. Wohnt in Hamburg. Der Udo. Der Udo ist nämlich wieder da. Apache war ja der Freund von Winnetou, ne? Apache. Ja, und ehrlich gesagt habe ich es gar nicht gewusst. Ich habe neulich im Radio plötzlich ein Lied gehört, wo ich dachte, das ist doch Udo Lindenberg, der da singt und so, ne? Dann gleich nachgeguckt und ja, er war's und seitdem spielen wir das rauf und runter. Der Udo hat sich mit Apache 207 zusammengetan und einen Song namens Komet rausgebracht und das ist direkt der erste Nummer 1-Hit von Udo Lindenberg geworden. Auf Platz 1 der deutschen Single-Charts. Ist, glaube ich, Ende Januar erschienen. Und sehr erfolgreich. Sag mal, ihr habt doch da immer euer Ohr irgendwie am Gleis der Zeit. Meint ihr, mir würde das auch stehen, wenn ich noch ein paar Ziffern in meinen Namen mit aufnehme? So wie Apache 207 oder Apache 207 oder 207. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Helft mir. Wie wäre es mit Mark 0815? Wir sind jetzt, lenkt doch nicht ab. Wie spricht man das aus? Apache 207. Apache 207. Bist du sicher? Ja. Okay. Ist ja ein deutscher Künstler. Der singt ja deutsch. Naja, das heißt ja nicht unbedingt, dass er einen deutschen Namen hat. Ich kenne auch jemanden, eine Frau, die heißt Gülay und die ist auch deutsch. Der heißt ja Apache 207 und nicht Apache, wie der Webserver. Mhm. Genau. ungefähr. Und der Zahnbezug, Marc, weil du fragst. Der ist ja in der Szene ganz angesagt, ne? Ich sag nur Playboy 51. Ja. Sag mir nichts. MC Bogey 46. Ja, ist schon länger her. Ist schon länger her. Ja. Was hat das mit diesen Zahlen auf sich? Also die Playboy 51 ist ganz klar. Das ist doch hier Reinickendorf. Ich glaube, alte Postleitzahlengebiet. Was hat eine Postleitzahl damit zu tun? Ne, weil du Regionalität damit ausdrückst. Du sagst, hey. 1000 Berlin 51, deswegen, alles klar, okay, die alte Postleitzahl. Bei den aktuelleren Leuten, also MC Bogi 46, da ist es das Geburtsjahr. Die Polizeidistriktnummer 46 ist Langwitz. Ich weiß gar nicht. Dann ist doch 207 die Buslinie, die er immer nimmt. Hier Ach, oder? Abschnitt 46. Ja, genau. Machen Sie mal die Beine breit und die Hände an die Wand. Aber bei der 207, ich habe gerade mal bei Wikipedia geschaut, ist nicht bekannt, welche Bedeutung diese Zahl haben soll. Bei wem? Dann nenne ich mich also Mark 44, weil hier der M44-Bus vorbeifährt. Das passt ja, deswegen heißt er auch so M44. René, hast du gerade von Apache gesprochen oder von Playboy 51? Die 51 ist Reinickendorf Playboy 51. Genau, aber bei Apache ist es wohl unklar, wo die herkommt. Nee, die kann ich dir sagen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Der Name Apache 207, in einem Interview hat er mal gesagt, das hat er gewählt, weil er sich mit der indischen Kultur identifiziert und die Geschichten der Apachen faszinierend findet. Die Zahl 207 soll für ihn eine Art Glückszahl sein, die er bereits seit seiner Kindheit verwendet. Ah, okay. Und findet so ihr das cool? Könnt ihr das nachvollziehen? Ja, absolut. Ich würde mir jetzt auch so eine Zahl zulegen. Genau. Echt? Wo wir schon mal bei Namensherkünften sind, haben wir schon mal geklärt, warum Mark Forster Mark Forster heißt? Ja, weil er so heißt? Nee, Mark Forster heißt mit richtigem Namen Mark. Das ist ein polnischer Name. Swietnia. Und die Geschichte, die ich gehört habe, ist, dass Mark Swietnia damit natürlich nicht berühmt werden kann und hat überlegt, wie nenne ich mich denn? Also Supermark zum Beispiel, hat er sich aber nicht für entschieden. Und hat dann genommen Mark Forster, und zwar aus folgendem einfachen Grund. Mark Forster hatte ein Musikstudio damals und dieses Studio befand sich in der Forsterstraße in Berlin. Und die Leute haben ihn wohl im Handy teilweise abgespeichert, weil der Nachname Swietnia so schwierig ist, als Mark Forster, also der Mark aus der Forsterstraße. Und er hat sich gesagt, ja, Mark Forster, klingt geil, nehme ich. Diese Information habe ich, glaube ich, auch aus einem Interview mit ihm. Ich finde das schwach. Ich finde, man sollte dazu stehen. Ich halte nicht so viel von Künstlernamen aus diesem Grund. Mein Name ist so schwierig, das kann keiner lesen, das kann keiner aussprechen. Deswegen nenne ich mich eben Müller, Meier, Schulze, Schmidt. Vor allem, der Witz ist, in Wikipedia steht der Nachname in Lautschrift. Und in der Lautschrift kann ich den noch weniger lesen. Also, du kannst das bei Google eingeben und dann liest das dir vor. Swietnia, würde ich sagen, heißt er. Da hätte ich mich doch Mark C. genannt. Ja, also meine Erklärung, also hier steht, dass es eine Abwandlung seines richtigen Namens ist. Mhm. Also muss es irgendwie auch irgendwie Richtung Forster so ähnlich ausgesprochen werden. Also bei Wikipedia steht es tatsächlich auch, was ich gehört habe von ihm, in seinem Studio in der Forsterstraße in Berlin erhielt er Besuch von einem Mitarbeiter einer Plattenfirma, der seine Telefonnummer unter dem Namen Mark Forster speicherte. Wegen der Straße, ja, siehst du. So ist er entstanden. Gut, ich habe übrigens noch einen anderen Tipp. Ja. Ein weiteres erschienenes Musikalbum ist The Sound von den Stray Kids. Mhm. The Sound von den Stray Kids. Ja, da hat übrigens ein Song 20,7 Millionen Aufrufe. Das Album ist seit 14 Tagen raus, ungefähr. Mhm. Und für alle, die jetzt nicht googeln wollen, es ist eine K-Pop-Band. Und ich bin ein riesengroßer K-Pop-Fan. Ja, das ist doch okay. Und hab nein, das war ein Spaß gewesen, das stimmt natürlich nicht. Also alles stimmt, außer dass ich K-Pop-Fan bin. Ja. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, der Titelsong, also The Sound, der Album namensgebende Song, das ist gar nicht so schlecht. Mhm. Südkoreanische Boygroup. Aha. Na, guck dir mal die Jungs an, dann fragst du dich, wo sind denn die Jungs in der Boyband? Ja, zumindest hat er noch keine Haare im Schritt. Das sieht man auf den Bildern jetzt nicht, aber man sieht ganz klar den Lippenstift und man sieht auch ganz klar die sehr weibliche Ausprägung des Äußerlichen. Das heißt, ich rede nicht von Körpermerkmalen, sondern tatsächlich von Fashion. Aber jedem das seine. Wir haben früher New Kids on the Block gehört oder mitbekommen, wie die Mädels in unserer Umgebung gehört haben. Heute ist halt sowas angesagt. K-Pop, genau. Mich hätte man mit der Forke vom Hof gejagt, wenn ich sowas gehört hätte. Was hast du denn gehört? Heino oder was? Trio. Ideal. Trio. Falco. Apropos. Warte mal, war Brot. Rio Reiser bei Sterne, Tonsterbende, wie heißen die? Ja, Tonsteine, Scherben, richtig. Da war der Frontmann. Scherben, war Rio Reiser war bei denen, ne? Was war er da? Der war in der Band. Ja, Frontmann. In der Band. Ich habe übrigens dieses Keyboard, auf dem Da gemacht wurde. Das ist ja dieses, der Beat, dieser schlagzeuggebende Beat im Hintergrund, ist ja die Original, das Standard Schlagwerk, was da abgelegt ist in diesem Keyboard. Das Demo. Genau. Ja. übrigens ja, nicht geiles Demo, Keyboard. Aber es ist eben eine dieser vorprogrammierten Rhythmen. Eine von diesen abgespeicherten Rhythmen. Genau, Rhythmen genau. Sind's, ja. Ja. Und wenn wir schon beim Thema Musik sind, letzte Woche ist ja ein sehr beliebter Künstler von uns gegangen. Der Mann, der 100 Perücken hinterlassen hat. Ja. Ach so, oder waren es 1000? Der Tony Marshall mit 85. Ist leider verstorben, ja. Naja. Das oder ist doch der Achim Menzel des Westens, oder? Ja, könnte man so sagen. Na? René hat's gesagt. Ja. Ja, schade, Mensch. An dieser Stelle wollen wir mal seinen echten Namen offenlegen. Ja. Tony Marshall, eigentlich geboren als Herbert Anton Blöd. Hä? Heger. Nein. Hermann Anton Blöd. Hermann Anton Blöd. Der arme Mann. Weißt du. Ach, zum Glück hat er das hinter sich. Doch, der ist geboren als Herbert Anton Blöd. Und ach so, geboren als, ja. Aber sein letzter. Stefan, sein, du musst mal ein bisschen die Lautstärke bei dir aufdrehen. Du hörst uns ganz schlecht. Nur die Watte aus den Ohren. Aber ja, du hast recht, er ist natürlich, genau. Er hieß später Herbert Anton Hilger. Ja, richtig, das wollte ich damit ausdrücken. Na? Nein, nein, bleib beim ersten Namen. Ich kann mich, seine Namensumbenennung lief wahrscheinlich so, ja blöd, warum wollen Sie sich denn umbenennen? Ja. Ah, wer könnte das nicht nachempfinden? Obwohl Tony Marshall ist halt auch ziemlich hingezwungener musikalischer Name, ne? Tony, Ton und Marshall. Die berühmte ja. Firma, ich weiß nicht, ob das der Grund gewesen ist, aber. Nee, er stand auf Marsch. Ton und Schall. Ja. Ist doch perfekt. Ei, ei, und er ei, konnte ei, übrigens ei, ei, ei, acht Sprachen. Wer kennt ihr jemanden, der acht Sprachen kann? Ihr meinst jetzt sprechen oder singen oder essen? Ich denke. Also ich kann acht Sprachen sprechen. Gleichzeitig welche, essen. Welche acht Sprachen hat denn der gekonnt? Ja, so das Sprachen steht hier gar nicht. Das steht da nicht. Also das klingt ja schon wieder nach einer Ente. Ja, wisst ihr, warum das Ente heißt? Kommt wohl aus dem Französischen, da heißt Ente Canard. Und Canard muss irgendwie auch was mit Lügen zu tun haben. Und daher kommt das jetzt Wort. Jetzt gibt's wieder Smalltalk-Wissen. Ja. René googelt schnell, aber ich glaube, die Zeitungsente kommt aus dem Englischen, aus dem Amerikanischen. Ey, ich habe gerade ich weiß es nicht ich mehr. Hab's hier. In diesem Buch lese ich gerade. Das heißt Mikroorgasmen. Ich habe mir auch was anderes drunter vorgestellt. ich dachte, wir werden eine Menge Spaß haben. Nein, in diesem Buch Mikroorgasmen steht drin, dass die Ente, die Zeitungsente, von dem französischen Canard sich ableitet, was irgendwas mit Lügen zu tun hat. Aber du bist noch nicht hintergestiegen, was? Genau, noch nicht. Das habe ich nämlich neulich mal gelesen, im Videotext übrigens, und ich versuche das gerade noch mal rauszufinden. Und zwar, das Wort Zeitungsente bezieht sich auf eine falsche oder erfundene Nachricht in einer Zeitung. Alles klar? Die Herkunft des Begriffs geht auf eine Legende zurück, nach der im 18. Jahrhundert ein englischer Journalist, nämlich William Cobbett, in seiner Zeitung The Porcupine eine Falschmeldung über angebliche Enten veröffentlicht. Wann ist wichtig? 18. Jahrhundert. Okay, weil, also ich lese folgenden Text in meinem Internet. Der Ausdruck Ente für eine Falschmeldung in der Zeitung hat seinen Ursprung im 19. Jahrhundert. Schon im 16. und 17. Jahrhundert wurde im Französischen das Wort Canard, Ente, Flugblatt, Falschmeldung, in der Redewendung Vendre un canard à la Moltier verwendet. Und die Bedeutung Lüge, Täuschung und jemanden weismachen, weil man eine halbe Ente für einen, wer eine halbe Ente für einen Preis einer ganzen verkauft hat, betrügt. Sehr interessant. Sehr widersprüchlich. Ja. Was schwimmt auf dem See und fängt mit Z an? Zeitungsente. Zwei Enten. Ich bin raus. Die Moral von der Geschichte, Spruch, halbe Eier rollen. Wenn der Rechner runterfährt, ja. Leute, lass uns lieber so ist das. Bisschen Musik. Weitermachen. Musik sind wir durch, die Ente, die schnattert. Kann ich mit euch ganz kurz über Amazon reden? Ja, Amazon, mach mal. Gab es da nicht irgendwie eine Neuerung bei Amazon? 39 Euro und dann versandkostenfrei, ja. Ja, genau. Amazon führt jetzt die Mehrklassengesellschaft ein. Es gibt die Leute, die ganz normal irgendwas bestellen. Es gibt Leute, die bestellen etwas mehr, um auf einen Mindestbestellwert zu kommen. Und es gibt Leute, die Amazon Prime haben und auch da wird irgendwie noch abgestuft. Was ist denn da los? Bei Prime? Erklär mal. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich an euch geben, dass ihr mal euer aktuellen Wissen da also, mal glänzen als könnt. Als Nicht-Prime-Benutzer kann ich natürlich nur die Erfahrung mit den 39 Euro bestätigen. Das ist tatsächlich so. Aber jetzt kommt genau das gegenteilige Erlebnis. Ich habe neulich was bei Amazon bestellt für 3,13 Euro. Das war versandkostenfrei. Gut, kam über den Marketplace. Genau. Verzeihung. Und da ist mir gerade der ganze Liter Wasser hochgekommen. Nee, und ich habe jetzt die Tage was für 1,25 Euro bestellt. Das dauert jetzt noch einen Monat, bis es kommt. Auch das ist Porto und Versand kostenfrei. Ja, ihr könnt euch vorstellen, wo es herkommt. Aus von China. Verdammt weit her. Jetzt müssen wir doch mal ein bisschen differenzieren. Also, genau. Diese 39 Euro Mindestbestellwert für versandkostenfreie Lieferung, das ist, wenn du direkt bei Amazon etwas bestellst. Bei Amazon selber ist der Versender, aber er ist auch nur Zwischenhändler, also so Anbieter, er bietet nur die Plattform. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele Händler, die über Amazon was verkaufen. Du musst gucken, Versand durch und dann seid ihr richtig, wenn ihr da sagt, Versand durch Amazon. Ja. Ansonsten kommt das nämlich direkt vom Versender, aber es gibt halt auch Verkäufer. Da steht dann Verkauf durch XY, aber Versand durch Amazon. Die haben ihr Zeug, lagern die da. Beispielhaft wäre da zum Beispiel, wenn ihr den so einen Above-Rucksack kaufen wollt, der wird bei Amazon verschickt, aber verkauft durch jemand anders und zwar durch Above Berlin. Genau. Das ist auf jeden Fall relevant, wenn ihr Rücksendungen habt oder Probleme mit der Bestellung. Ja, deswegen achtet man ja meist darauf. Genau. Ne? Ja. Aber jetzt kommt's, ich habe ein Buch bestellt für 10 Euro und dieses Buch war über Amazon und das war versandkostenfrei. Ist es immer noch so, wie es früher war, dass Bücher generell versandkostenfrei sind? Als Amazon noch Buchhändler war? Könnte sein, kann ich dir aber nicht bestätigen. Also ich habe auch heute gerade einen aktuellen Fall gehabt, wo ich für meinen Nachbarn was bestellt hatte. Das war ein Zweierpack, also ist aber nur eins angekommen. Und ich habe dann über den Chatbot von Amazon eine Nachricht an den Händler geschrieben und hat nicht mal eine Stunde gedauert. Da kam schon die Antwort, dass das zweite jetzt nachgeschickt wurde. Also absolut einwandfrei, problemlos. Kann man nur empfehlen. So, jetzt Information von Amazon persönlich betrifft den Versand innerhalb von Deutschland. Kein Mindestbestellwert bei Büchern, Hörbüchern, Kalendern. Nur in einer Bestellung von Büchern gilt das für die Kalender. Also Bücher sind generell offenbar Büchersendungen weiterhin versandkostenfrei. Und jetzt müsst ihr fragen, ab wann gilt das? Ab sofort. Also meines Wissens verzüglich. Den Berlin bezüglich. Ja, da ist er wieder. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz empfehlen, in der ZDF-Mediathek DDR-Dokumentation. Ich glaube, das war die DDR oder so. Dreiteiler oder Vierteiler aufgeteilt nach Jahreszeiten. Kann man sich mal angucken. Ja. Gut. Geht in Ordnung. Marc, wenn du sagst, Prime, wie teuer ist Prime im Moment bei Amazon? Weiß ich nicht. Weiß es einer? Ich weiß es nicht, aber es liegt im Bereich 7,99 oder 8, ich glaube 8,99 Euro. 8,99, genau. Ja, 8,99. Und ich glaube, das hatte man ja auch vor kurzem erhöht. Und wahrscheinlich hat man deswegen auch den Mindestbestellwert erhöht, um da natürlich noch eine... Sonst lohnt sich Prime gar nicht mehr. Genau, das ist, denke ich mal, auch nicht zu unterschätzen. Nö, warum? Wollt ihr mich komplett auf den Arm nehmen? Wieso? Naja, lasst ihr doch mal auf der Zunge zergehen, was ihr gerade gesagt habt. Ihr habt gesagt, die haben Amazon Prime haben sie jetzt verteuert. Sagen wir mal von 7,99 auf 8,99. Schon ein Weilchen her, ja. Ja, ich glaube, genau. Letztes Jahr, ne? Und was habt ihr dann gesagt? Weil es sich sonst nicht mehr lohnen würde? Nee, für Amazon? Ja, nee, die haben, was Stefan meinte ist, die haben jetzt den Mindestbestellwert hochgesetzt, weil es sich sonst nicht mehr lohnen würde, Amazon Prime zu haben. Genau. Weil dann sagst also, du dir, für die zwei, Idee für sein, die zwei Bestellungen, dann bezahle ich lieber die 4 Euro. Wie oft bestellst du im Monat bei Amazon? Also ich bestelle im Monat einmal oder so. Genau. Da kann ich doch lieber die 4,99 Euro bezahlen oder was Porto und Versand heutzutage kostet bei denen, statt die 8 Euro. Ja, aber wenn ich kein Amazon Prime mehr habe, dann bin ich ja auf das deutsche Fernsehen angewiesen. Wenn ich mich unterhalten will abends. Also an dieser Stelle möchte ich nochmal auf die Mediatheken des öffentlich-rechtlichen Fernsehens hinweisen. Ich könnte jetzt noch mindestens 10 Empfehlungen geben, hebe ich mir aber auf, für später. Nein, also das was Marc, jetzt habe ich es auch verstanden, ausdrücken will, du brauchst kein Prime-Abo, um Amazon Prime Video zu gucken. Du kannst natürlich auch die Filme einzeln bezahlen. Ich glaub, das meinte ich nicht. Das habe ich überhaupt nicht gemeint. Da hast du doch aber gerade gesagt. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Deutsches Fernsehen, du bist zum deutschen Fernsehen übergegangen. Ja, ganz genau. Dann erklär mal. Nein, Marc wollte sagen, er bezahlt seine 7,99 Euro ja nicht wegen portofreiem Bestellen, sondern naja, weil er auch ein ordentliches Fernsehprogramm hat. Ja. Genau, naja, weil ich dann das Video on Demand habe. Und da genau. Ursprünglich wollte ich eigentlich, hatte ich bei euch rausgehört, dass ihr den Mindestbestellwert eingefügt haben, damit mehr Leute Amazon Prime kaufen, weil es sich sonst für Amazon nicht mehr lohnen würde. Nein, und da dachte ich so, mein Gott, die verdienen da Milliarden mit. Ja. Das hätten sie auch bei 7,99 lassen können, das Amazon Prime. Das hätten sie jetzt nicht auf 8,99 verteuern müssen. Das war der ursprüngliche Aufhänger. Ja, naja, letztendlich erhöhen ja alle aktuell die Preise. Kein Grund. Nee, das stimmt, aber machen sie ja trotzdem. Für alle die unter euch, die kein Amazon Prime haben, seid nicht traurig. Genau. Denn in der ZDF-Mediathek gibt es ja die Serie Das war die DDR. Eingeteilt in drei Episoden von 1949 bis 1990. Ich empfehle 1973 bis 1990 Der Machtantritt Erich Honeckers. Sozialreform und Linientreue. Mhm. Ja, was denn jetzt? Sozialreform oder Linientreue? Beides geht ja wohl nicht. Ja, aber sowas von. Gut. Okay, bevor wir hier irgendwie uns weiter fetzen, sag haben das wir noch mal. Auftakt an. Ich lege jetzt auf. Genau, nee, pass auf, Marc. Warten. Du hattest hier noch einen Punkt genannt. Und zwar waren wir ja schon bei Udo Lindenberg und Apache 207 mit dem Song Komet. Mhm. Und du hattest einen Grünkomet hier angemarkert. Vielleicht kannst du uns dazu ein paar nähere Infos geben. Es ist ein grüner Komet an der Erde vorbeigezogen. Mir sagt das gar nichts. Ja, der kommt auch nur alle 50.000 Jahre vorbei. Ach, deswegen? Deswegen kennst du ihn nicht. Okay. Ja, das war auch im Filmfunk und Fernsehen, dass es einer dieser Kometen ist, der mit unbewaffnetem Auge am Himmel zu sehen ist. Natürlich, wenn man nicht ganz so viel Lichtverschmutzung hat. Das heißt, in unserem Breitengrad, also sprich hier im urbanen Raum in Berlin, wird man wohl Nese gewesen sein. Also, wie gesagt, mit unbewaffnetem Auge, also ohne Fernrohr, Fernglas, wird es wohl nicht geklappt haben. Außerdem, glaube ich, war zu den Zeiten, als der Komet uns dafür nah genug war, das Wetter in Berlin sowieso nicht gerade für Sterngucker optimal, soweit ich weiß. Aber das Besondere daran ist, dass die Zusammensetzung, die chemische Zusammensetzung dieses Kometen eben derart ist, dass er grünlich schimmert. So, das nur der, jetzt erstmal nur die Faktenwolke. Und ich hatte euch darauf angesprochen bei der Redaktionssitzung, Resi, wie wir es nennen, und nicht Uschi oder Gabi, das ist die Resi. Na, jedenfalls hatte ich euch beide darauf angesprochen und ich war ganz verblüfft, dass ihr davon überhaupt nichts in der Presse mitbekommen hattet. War das denn zu dem Zeitpunkt, wo dieser Vollmond so krass war? Ja, ganz genau. Ganz ja, siehst genau. Du, dann habe ich davon doch was mitbekommen, weil es gab nämlich Leute, auch in meinem Umfeld, die haben diesen Mond fotografiert und da war zufällig dieser Komet drauf. Die wussten ja nichts davon. Ja, genau. Ja. Und der Hauptaufhänger bei der ganzen Geschichte war aber, dass Sterngucker oder Leute, die den Komet sehen wollen, dass die vermutlich Pech haben werden, weil der Vollmond eben zu viel Licht einbringt. Weil der Vollmond so viel Aufmerksamkeit will. Ja, sozusagen. Ich fürchte, wir müssen gleich wieder eine Unterbrechung hier machen. Müssen also, wir nicht. Der Marc hatte an der Stelle noch geschlafen. Ja. Nein, habe ich nicht. Ich habe das mitbekommen. Achso, der muss pullern. Ja. Nein. Das auch nicht. Völliger Schwachsinn wieder. Von dem einen genauso wie von dem anderen. Der Punkt ist, bei mir zeigt er wie jedes Mal an, your call ends in 4 minutes. Also ich werde in 4 Minuten rausgeschmissen. Ich würde sagen, dann ist es nur noch der Podcast mit Stefan und René. Nein, wir lassen es mal drauf ankommen, weil bei mir steht, dass dieser Anruf oder dieses Meeting halt unbegrenzt ist. Ja, und bei René ist weder das eine noch das andere, wenn ich das richtig gesehen habe. Bei mir steht, dass es ein R-Gespräch ist. Okay, wir probieren es mal. Er hat sich komplett ausgeklinkt. Ja. Aber Marc, dann würde ich an deiner Stelle mich schon verabschieden von unseren Hörern. Ja, ich will Bock mehr. Oh, Mobbing at its best. Ja. 2 von 3, lieben so. Einmal mit Zombies arbeiten. Das war die Aber ich warte einfach auf die Profi-Apokalypse, dann wird alles gut. Genau. Dann kommt Karma zurück. Ist natürlich schade, Marc, weil du wärst jetzt ja gerade dran mit der nächsten Kategorie und das ist natürlich unser beliebtes Spielchen oder unsere beliebte Fragerunde. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt erstmal die Kontaktmöglichkeiten vorlesen lassen und dann machen wir hier kurz Pause und dann können wir ganz bestimmen. Locker ent- oder weder durchziehen. Marc, jetzt darfst du bestimmen und jetzt machen wir das genauso, wie du willst. Genau. Wir hören uns jetzt die Kontaktmöglichkeiten an. Du gehst ganz entspannt aufs stille Örtchen. Muss ich? Musst du nicht. Wenn du musst, musst du. Geh mal sicherheitshalber. Gut. Und, Marc muss nicht. Ihr ich auch nicht. Dürft die Kontaktmöglichkeiten haben. Aber ihr dürft. Ach nee, ihr müsst ja dran, ihr müsst ja die Kontaktmöglichkeiten anhören. Film ab. Mats ab. Film ab. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. So, Stefan, du wolltest mal loswerden. Ja, wir sind zurück und müssen natürlich was ganz Aktuelles verkünden, denn die Love Parade gibt es auch dieses Jahr wieder. Wave the Planet, und zwar am 8. Juli 2023. Geht ihr hin? Selbstverständlich. Marc war doch letztes Jahr da, ne? Ja. Also, die Route ist noch nicht bekannt. Das wird noch überlegt. Die ist auch und in nicht dem so Zusammenhang wichtig. Können wir. Wichtig ist die Musik. Ja, das stimmt, das stimmt. Der Christopher Street Day findet dieses Jahr am 22. Juli statt. Oh, Marc, da kannst du gleich zweimal bauchfrei durch Berlin tanzen. Ja. Ja, so wie früher. Ich habe seinerzeit große Erfolge gefeiert. Ja, da hat es ja noch keinen Bauch. Ja. Jetzt lohnt es ja nicht. Wir wissen es aus Funk und Fernsehen. Stefan, halt die Fresse. Der Ton wird härter. So, gut. Davi ist in den Wald hineinschallt. So schallert es zurück. Ja. Wer austeilt, muss auch einstecken können. Hatte doch mal René neulich erzählt. Wir übergeben das goldene Mikrofon an unseren Kollegen Marc Fischer, der uns jetzt hier mit Fragen zu löchern wird. Zu löchern? Nee, zu, wie sagt man, bombardieren? Nee, sagt man ja heutzutage nicht mehr. Zu löchern ist eigentlich auch ein Widerspruch in sich selber. Zu meine lieben Podcast-Mitwirkende, der Worte sind genug gewechselt. Ihr reitet euch nur noch weiter in die Scheiße. Das stimmt. Also, willkommen bei einer weiteren Runde Ent oder Weder im Rahmen unseres Programms Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Mhm. Auch heute habe ich mir wieder ein paar Fragen aus unterschiedlichen Kategorien zurechtgelegt, nach dem Schema Ent oder Weder. Und die erste Kategorie wäre, wenn Deutschland nicht mehr gehen würde, wo würdest du leben wollen? Und ich stelle euch zur Auswahl zuerst USA oder Australien. Okay, also ich bin ein Stadtmensch. Damit ist die Frage, glaube ich, schon beantwortet. Städte gibt es sowohl in den USA als auch in Australien, soweit ich weiß. Genau. Das stimmt. Melbourne ist auch eine Stadt. Genau, ich wollte gerade sagen, Melbourne wollte ich jetzt nicht niederreden. Und wie heißt die Hauptstadt von Australien? Melbourne? Nee, Ottawa. Ontario? Ich verwechsel es auch immer. War es nicht Canberra? Canberra? Ja, also wie auch immer. Ihr meint, es sind Cranberries, das ist was völlig anderes. Ich würde die USA bevorzugen, glaube ich. Echt? Ja. Ich würde vom Gefühl Australien bevorzugen. Ja, aber warum? Das ist doch die Frage, was unsere Hörer interessiert. Also im Freundesbekanntenkreis oder im näheren Umfeld gibt es viele Leute, die also gerade auch irgendwie die für ein halbes Jahr mal ihr Umfeld verlassen und zum Beispiel nach Neuseeland, Australien gehen. Also das ist sehr beliebt. Und was ich da so an Bildern gesehen habe, fand ich echt cool. Ich habe bewusst und Australien gesagt, nicht Neuseeland. Naja, ist ja, liegt ja nicht weit auseinander. Man könnte sagen, ich würde Australien bevorzugen, weil dann ist Neuseeland nicht weit und da gibt's schöne Bilder. Stimmt, so könnte man es sagen. Und ich glaube, Australien ist eigentlich auch ein sehr schönes Land. Ach ja? Ja. Ich glaube, es besteht zu 98,999% aus Stein, Sand, Hitze, Wüste und den giftigsten Tieren der Welt. Und Kängurus. Ja, genau. Und Beuteltiere. Ja. Eine wunderbare Mischung. Wunderbar. Na, was ist mit Amerika? Ja. Ist da nicht viel Stein und sonst was? Ja, Beton. Ja, genau. Das sind dann eher Kunststeine, die man dort vorfindet. Also die USA sind landschaftstechnisch da schon ein bisschen diverser aufgestellt. Du hast da große Wälder, Grand Canyon, klar, hast auch das Death Valley, Ostküste, wahnsinnig kalt im Winter. Zu den USA gehört auch Alaska, bist du schon fast am Polarkreis. Gut, man muss ja auch fairerweise sagen, wenn man in den USA lebt, dann lebst du ja nicht an der Küste, in der Wüste, in der Stadt und an den Niagarafällen, sondern dann lebst du ja auch nur an einem Punkt. Genau. Und von daher ist die Frage, die ich gestellt habe, schon wieder blöd. Den Facettenreichtum kannst du dann nicht als Pluspunkt für die USA nutzen. Weil? Ich möchte nicht auf einer Insel wohnen. Ja, weil du würdest doch nur an einem Fleck wohnen, bist du, da passt ja Australien, passt ja 10-mal in die USA, oder? Ja, ja, ist halt kleiner, deutlicher. Nicht so viel. Aber egal, es ist auf jeden Fall zum größten Teil unbewohnbar, Australien. Ja. Wo würdest du denn leben wollen? Am Arsch der Welt oder in den USA? Also erstens, Australien ist keine Insel. Das ist ein Kontinent. Ansonsten wäre es die größte Insel der Welt, aber das ist ja schon Grönland, richtig. Des Weiteren, also ich glaube, die Australier sind von ihrer Mentalität ein bisschen angenehmer, zu nach dem, was man da so hört. Allerdings, die essen da auch komische Sachen, so Vegemite und so. Also jeden Morgen Vegemite-Sandwich, bevor ich zur Arbeit gehe. Nee, ich glaube, was du meinst, sind die Japaner, die keine Milch trinken und keinen Käse essen. Wenn die uns Frischkäse essen sehen, dann kriegen die das Kotzen, Schwallkotzen. Aber gut, oder waren es die Thailänder oder Vietnamesen? Keine Ahnung. Aber zur Frage, ja, wo würde ich mich eher hinschlagen lassen, ist auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, Australien schreckt mich tatsächlich ab durch das sehr extreme Wetter. Es ist mir einfach zu heiß und diese giftigen Tiere. Also wirklich alles, was da kreucht und fleucht, wenn es dir zu nahe kommt, zack, tot. Also dann doch lieber die USA, das ist mir etwas gemäßigter. Ja, also klar, Australien hat ein warmes Klima, viel Wüste, ne? Nicht warm, aber ich glaube, die Mentalität, das, was du gesagt hast, ist da schon, glaube ich, ein Vorteil. Und die haben auch einen hohen Lebensstandard im Vergleich zu den USA. Weniger soziale Probleme. Aha. Vielleicht ist das auch ein Grund, da hinzugehen. Also ich habe nichts Negatives über Australien gehört, ehrlich gesagt. Also ich habe, deswegen finde ich das. Ständig brennt's da. Ja, und gibt's in Amerika nicht, oder was? Nicht in dem Nach Ausmaß. Nach dem Tsunami oder sonst was ist alles Nach weg da. Nach dem Tsunami brennt's da nicht gerade, nee. Aber Neutralen ist jedenfalls so heiß, dass da ständig Feuersbrünste herrschen. Hast du in den USA auch, aber da hast du, wie gesagt, deutlich gemäßigteres Klima. Naja, aber also, auf jeden Fall. Ich habe eine überzeugende Ausrede, und zwar, ich möchte nicht in Australien leben. Ich habe nämlich Angst, dass ich ständig von Kängurus belästigt werde, die meinen Garten verwüsten und mich mitten in der Nacht mit G'day, mate, wecken. Cheers, okay, mate. Andererseits, wer braucht schon Schlaf, wenn er stattdessen mit wilden Tieren kämpfen kann? Aber sind da nicht auch die süßen Koala-Bärchen? Ah, diese Eukalyptus-fressenden, nutzlosen Viecher. Ey. Die sehr süß sind. Ja. Wie wär's, wenn ich euch noch eine Frage stellte? Ja, bitte. Diesmal aus der Kategorie, wenn du etwas auf jede Reise mitnehmen müsstest, eine bestimmte Sache, wäre das eher ein Kuscheltier oder ein Kuschelkissen? Und wenn ja, warum nicht? Ganz klar, Kuschelkissen. Aha. Einfach. Weil ich das wirklich ziemlich oft dabei habe. Also Kuschelkissen ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich habe halt ein kleines Kopfkissen, auf dem ich schlafe. Und das habe ich, wenn ich verreise, eigentlich immer dabei. Kann ich noch was anderes mitnehmen? Ich habe da noch andere Fragen aus der Kategorie. Okay, ja. Also ich persönlich habe kein Kuscheltier. Deswegen müsste ich zwangsweise ein Kuschelkissen mitnehmen. Kannst du es ruhig zugeben, René? Stefan, ich kann jetzt richtig fies sein eigentlich und kann ein ganz intimes Geheimnis verraten. Was? Wir beide waren mal zusammen auf Dienstreise. Vor 30 Jahren. Warte, ich meine aber noch ein pikantes Detail dazu. Ja. Wir hatten ein Zimmer. Ja. Und wir haben tatsächlich in einem Bett geschlafen. Ja. Und da ist doch ein Podcast entstanden. Da ist doch heutzutage nichts mehr dabei. Eben. Ich war froh, dass du was zum Kuscheln dabei hattest. Da konnte ich nämlich auch ganz entspannt die Nacht dann verbringen. Siehste. Ja. Gut, Marc, und bei dir, was würdest du mitnehmen? Ein Kuscheltier habe ich auch seit Urzeiten nicht mehr. So ein richtiges Kuscheltier hatte ich auch ehrlich gesagt nie. Also wenn ich mal so ein Tierchen im Bett hatte, dann lag das irgendwie hinterm Kissen irgendwo. Also richtig da angekuschelt habe ich mich an sowas nie. Und Kuschelkissen, sowas hab ich immer noch. Aber das ist eigentlich nur eine weitere Erhöhung, damit ich im Bett irgendwie noch ein bisschen lesen kann. Weil direkt zu Ruhebetten tue ich mich seit geraumer Zeit komplett ohne Kissen. Benutze überhaupt kein Kissen mehr. Oh, krass. Das, ist natürlich der Zivilisationskrankheit Nummer 1 geschuldet, nämlich dem Bandscheibenvorfall im unteren Rücken. Und das macht nicht gerade einfach, eine vernünftige Schlafposition zu finden. Das heißt, bei dem Thema bin ich schon fast komplett raus, aber wenn, dann würde ich auch eher zum Kuschelkissen neigen. Ja, also bei mir wäre es Kuschelkissen. Mhm. So. Aber es gibt auch Gründe, die gegen Kuschelkissen sprechen. Das ist nämlich wissenschaftlich erwiesen, dass Kuschelkissen eine erhebliche Bedrohung für die Sicherheit des menschlichen Gehirns darstellen. Durch die weiche und knuddelige Beschaffenheit eines Kuschelkissens wird das Gehirn nämlich in einen Zustand der beispiellosen Entspannung versetzt, der das Risiko von geistiger Trägheit und Faulheit erhöht. Darüber hinaus kann die regelmäßige Nutzung von Kuschelkissen zu einem erhöhten Risiko von Tagträumen, Wunschvorstellungen und einem allgemeinen Verlust des Interessens an der realen Welt führen. Ich halte das für ausgemachten Unsinn. Ja. Das klingt höchst unwissenschaftlich. Das ist von der Kuscheltierindustrie. Nein, ein Zusatz von ChatGPT dazu ist, natürlich ist das nicht wirklich wissenschaftlich bewiesen, sondern nur ein Scherz. Tatsächlich können Kuschelkissen eine wichtige Rolle bei der Förderung von Entspannung und Wohlbefinden spielen und sind für viele Menschen eine wertvolle Ergänzung ihres Schlaf- und Entspannungsrituals. Ich wünsche mir, dass wenn René mit uns den Podcast hier aufnimmt, dass dann kein Computer bei ihm in der Nähe ist. Das schlägt hier Wellen, das führt zu Stilblüten. Man weiß immer nie, wenn René irgendwas sagt, sind das jetzt seine eigenen Gedanken oder doch nur alles ChatGPT? Und bei Stefan ist die Tendenz ja auch schon zu erkennen. Ich schmeiß euch beide raus. Ratzfatz. Reißt euch mal am Riemen. Ja, wir sind schon in der Neuzeit angekommen. Du kannst mich gar nicht rausschmeißen, ich bin viel zu schwer für dich. Wir können nicht rausschmeißen. Das schaffe ich. Hast du doch gesehen. Und jetzt das Letzte, was ich tue. Genau. Ich würde sagen, Marc, eine Frage bitte noch. Eine Frage noch. So, selbe Kategorie oder lieber eine andere? Eine schönere. Oh. Fußball bitte. Ja, das wird jetzt, also da mache ich was auf. Okay. Die Kategorie lautet, was würdest du anders machen, wenn du nochmal die Chance bekämst? Der Psychologie-Podcast. Ja. Also würdest du eher in Schule und Ausbildung nochmal was anders machen oder im Beruf? Das heißt, würdest du woanders arbeiten oder einen anderen Beruf ausüben wollen? Oder würdest du weiter vorne ansetzen und sagen, ja, bei Schule und Ausbildung, da würde ich gerne was anders machen. Zum Beispiel etwas anderes lernen oder einen anderen Schulabschluss machen. Also, ich würde eigentlich gar nichts anders machen. Ja. Das ist komisch. Geht mir auch schon. Aber ist so. Langweilig. Aber wieso? Bei der Ausbildung, ich würde, aber... Ja, man muss ja die Frage stellen, hat man es bereut, dass man den Weg gegangen ist? Ich wollte schon immer dahin kommen, wo ich jetzt bin. Wer kann das in schon von Podcast. Sich behaupten? Genau, in diesem Podcast. Ja. Nein, also Nein. Ich glaube, man muss sich wirklich die Frage stellen, hat man den Weg bereut oder gab es Situationen, wo man vielleicht überlegt hat, das war jetzt falsch und die gab es eigentlich bei mir nicht, muss ich ehrlich sagen. Deswegen sehe ich das genauso wie René, eigentlich würde ich da jetzt nichts anders machen, gerade in diesen beiden Bereichen. Wie sieht's denn bei dir aus, Marc? Fragst du mich oder die Katze, die ja gerade vor meiner Kamera sitzt, die ihr so gut sehen könnt? Ja, und die Tiere im Podcast, ne? Kann die auch reden? Kannst du die bitte wegmachen? Ich habe eine Katzenallergie. Hatschi! Nee, wenn ich Katzen sehe, kriege ich Pickel. Nein, natürlich nicht. Ich liebe Tiere. Ja, also so eine süße Katze. Ich hätte tatsächlich gerne früher besser aufgepasst. Also in der Schule, ich habe ein Abitur gemacht, also habe eine allgemeine Hochschulreife irgendwie erreicht. Da geht nicht mehr, aber die Note war nicht die allerbeste. Also da war schon noch Luft nach oben. Und wenn es an den Grundlagen mangelt, dann sind die abstrakteren Ebenen darüber auch schwerer zu verstehen. Dann kommen wir zur Ausbildung, also Schule und Ausbildung. Beim Studium genau dasselbe. Ich habe zwei Vordiplome irgendwie, Quatsch, ich habe ein Vordiplom in Informatik. Habe dann Informatik nicht fertig studiert, sondern dann stattdessen bei Medienberatung gelandet, nachdem ich vorher eine selbstständige Tätigkeit hatte, zwei eigene Geschäfte, zwei eigene Firmen. Das hat alles nicht geklappt, also dann wieder zurück zur Ausbildung. Und habe dann Medienberatung fertig studiert auf Diplom. Und bei der Informatik denke ich auch manchmal so, ja, also so ein paar Sachen hätte ich schon noch ganz gerne mehr gewusst. Oder aber, dass man sagt, man hätte seine Ausbildung irgendwie etwas vielfältiger gestaltet. Also ich arbeite zum Beispiel lieber kreativ als so. Marc, wo hast du wo hast du Informatik studiert? An der Technischen Universität in Berlin. In welchem Jahr? Angefangen 1989. Aufgehört im Jahr. Da konnte man schon studieren? Bitte? Da konnte man schon studieren? Ja, man konnte schon 200 Jahre vorher studieren. Verstehe die Frage nicht. Nee, aber Informatik ist tatsächlich ein sehr junger Studiengang gewesen zu der Zeit. Ja, das ist richtig. Also wir waren nicht das. Bei mir war es nämlich so. Der erste Jahrgang, aber es gab wohl noch nicht so viele vorher, ja. Ich bin nämlich erst Anfang der 90er mit diesem Studiengang konfrontiert geworden. Mir war völlig unklar, was man dann beruflich macht, wenn man Informatik studiert hat. Weil so das Thema Programmierung war in dem Maße wie jetzt. Jetzt ist es ja fast so ein Bürokaufmannsjob, ne? Also so ein Allerweltjob, der Programmierer, Informatiker oder so, ist mittlerweile so extrem verbreitet und in so vielen verschiedenen Bereichen relevant und benötigt. Das war damals nicht der Fall. Also ich habe wirklich gegrübelt, wenn ich das Studium, ich habe nämlich auch Informatik studiert, habe wirklich gegrübelt, was ich danach beruflich mache. Hm. Ja, aber da kann ich ja ergänzen, weil ihr seid ja älter als ich. Ja, ein Jahr, und Stefan, oder zwei. Ja, aber wart's ab. Ich habe ja mit meinem Jahrgang 1999, da gab es ja die neuen IT-Berufe erstmals. Und deswegen hatte ich natürlich die Alternative, nicht zu studieren und direkt eine berufliche Ausbildung in dem Bereich zu machen. Das stimmt. Das war nämlich mir noch nicht gegeben, deswegen habe ich mich für das Studium entschieden. Genau. Und dementsprechend war es natürlich auch holprig, ne? Also wir hatten Lehrer, die hatten wenig Ahnung. Die haben erstmal einen Computer gesehen, als sie den Unterricht begonnen haben. Ich kann mich noch an den, wie hieß es, MFA oder so erinnern, diesen Computer, den wir auch teilweise zum Rauchen gebracht haben, ja, in der Ausbildung. So war das. Ja, also Marc, du hättest also gesagt, ich hätte es beruflich besser oder anders anpacken müssen, dann Ausbildung. Ich hätte gerne eine noch umfassendere Ausbildung gehabt. Ich wollte eigentlich gar nicht aufhören mit dem Studieren. Mhm. Okay, Informatik also, ist nicht so toll. Also dann mache ich jetzt, was ich irgendwie noch studiere ich an der HDK noch Grafikdesign studiert. Würdest du gern programmieren können, richtig, oder was? Oder fehlt dir jetzt irgendwas, wo du sagst, ach, das kann ich jetzt nicht mehr nachholen? Ja, tausend Sachen. Ich würde am liebsten alles wissen. Ich verstehe, du willst auf meine Defizite irgendwie hin. Nein. Das hast du doch gar nicht. Kann ja sein, dass, nee, aber kann ja wirklich sein. Also ich kenne ganz viele, oder man hört immer von Menschen, die sagen, oh, ich habe so einen Traum und der Traum ist, mir Programmieren beizubringen. Weil damit offenbar sehr viel Freiheit verbunden wird. Hm. Und es kann ja sein, dass du diesen einen ähnlichen Traum hegst und sagst, ey, ich würde eigentlich richtig, richtig krass programmieren können. Also ich weiß ja, dass du technisches Wissen hast. Ja, wenn es danach geht, würde ich eigentlich lieber, ich würde gerne musizieren können, ein Instrument beherrschen. Mhm. Ob man alles das noch drin macht. Genau. Alles noch drin, wirklich. Ja, eben. Ich gucke gerade auf Netflix die Serie Physical 100. Will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, kann es auf jeden Fall empfehlen. Und da ist ein Sportler und da sind die stärksten Sportler und er sagt, er hat mit 29 Jahren, der ist jetzt da um die Mitte 30 vielleicht, der hat mit 29 Jahren angefangen Sport zu treiben. Und das hat offenbar gereicht, um zu den stärksten Menschen zu gehören. Er hat nämlich von 100 Leuten in dieser Sendung es mit unter die 10 stärksten Menschen geschafft. Und da war ich auch sehr erstaunt. Man kann dafür nicht zu alt sein. Man muss nicht sonst von angefangen haben. Und guck dir René an, der hat bis heute nicht angefangen. Ich fange morgen an. Ja. Irgendwie sehr nachdenklich, der Marc gerade. Nö, ich harre nur der Dinge, die da kommen. Ich hätte für euch den Vorschlag, dass wir jetzt end oder wieder zumachen, ob der fortgeschrittenen Zeit. Würde euch höchstens noch einen Saufi-Spruch um die Ohren hauen und dann. Sehr gerne. Kämen wir auch schon. Wird's lustig. Naja, lustig ist, liegt im Auge des Betrachters, aber. Für alle, die den Dorfi-Spruch des Tages so ein bisschen vermissen, da lege ich einen kurzen nach. Wir ziehen alles, außer Konsequenzen. Das musste an der Stelle mal gesagt sein. Oh, das ist ein böser Spruch. Eieieiei. Der ist gut. Aber unsere eigentliche Rubrik ist natürlich der Saufi-Spruch des Tages, wenn man mal was anderes sagen möchte als ich trinke jetzt. Da könnte man zum Beispiel sagen, ich guck mal, ob mein Hals dicht ist. Man könnte einen Getränkeunfall erleiden. Man könnte sich die eigene Laterne austreten. Oder aber ganz klassisch Glasmantelgeschosse im Kaliber 0,5 Liter mit Kronkorkensicherung einsetzen, um sich ordentlich abzuschießen. So viel dazu. Sehr gut. Na, dann schreiten wir weiter. Witz Battle. In der 106. Folge, ja. Oh, jetzt war ich gerade unsicher. Dann würde ich sagen, jetzt wird's lustig und wenn es am lustigsten ist, soll man ja anfangen, bitte Marc. Runde 1. Der Wirt zum Gast, du hast gestern hier einen Schnaps zu wenig bezahlt. Es ist schon seltsam, wie sich das rumspricht, so der Gast. Als ich gestern nach Hause fuhr, meinte der Polizist, ich hätte wohl einen Schnaps zu viel getrunken. Ja. Sieht ihr? Es wird nicht lustig. Ja, der geht. Habe ich doch gesagt. Der geht. Zum Ankommen. Gut. Pärchensituation, ja. Sieh zu ihm. Ich habe deine Lügen so satt. Ich verlasse dich. Er ganz betröppelt. Ich bin schwanger. Schön. Du kannst mich jetzt nicht verlassen. Wieso denn? Ich bin schwanger. Herrlich. Wundervoll. Okay, pass auf. Ich habe heute Witze aus der Kategorie Tierwitze. Pass auf. Ein Kaninchenpärchen wird von einer Hundemeute gehetzt und flüchtet sich in ein Erdloch. Und nun jammert sie. Wir warten einfach, Liebling, sagt er und nimmt sie zärtlich in die Rammlerpfoten, bis wir ihnen zahlenmäßig überlegen sind. Ja, genau. Die Hasen. Ich wusste, dass der Markt gefällt. Ach ja, ich bin eben einfach gestrickt. Ihr wisst, wie ihr mich kriegt. Runde 2. Bitte, Marc. Jetzt kommt wieder so ein Schlechter von mir. Ein Betrunkener lässt sich mit dem Taxi aus seiner Kneipe abholen, steigt in den Wagen ein und beginnt sich langsam auszuziehen. Guckt der Fahrer nach hinten und sagt, hallo, hallo, wir sind doch hier noch gar nicht im Hotel. Oh, können Sie das nicht eher sagen? Ich habe gerade meine Schuhe vor die Tür gestellt. Gut, den kann ich toppen. Geht noch schlechter, pass auf. Obwohl, der war gut. Was sagt eine Krankenschwester, die ein Fieberthermometer in ihrer Handtasche findet? Ey, irgend so ein Arschloch hat meinen Stift. Ja, geht in Ordnung. Kann man machen. Ja, kann man so machen, ja. Ein Mann spielt Schach mit seinem Hund. Ein zweiter Mann kommt dazu und sagt, oh, Sie haben aber einen klugen Hund. Der andere, wieso? Nee, der verliert doch ständig. So habe ich mir das gedacht. Runde 3. Karl sitzt ganz niedergeschlagen vor seinem Glas Bier in seiner Kneipe. Da kommt ein Riesenkerl daher, schnappt sich das Glas und trinkt es leer. Da fängt Karl bitterlich an zu weinen. Wein doch nicht, Junge. Ich bezahle dir ein Frischhaltbier, sagt der große Mann. Darum geht's doch gar nicht. Mein Job wurde gekündigt, meine Frau hat mich verlassen, die Wohnung muss ich auch räumen. Deswegen wollte ich mich eigentlich umbringen. Also wollte ich mich erst erhängen, aber das Seil ist gerissen. Dann kaufte ich im Internet eine Pistole. Der Schlagbolzen war gebrochen. Schließlich wollte ich mit meinem Auto gegen einen Baum fahren, aber der Motor sprang nicht an. So, jetzt habe ich von meinem letzten Geld ein bisschen Gift gekauft und ins Bier geschüttet und dann kommst du, blöder Depp, und trinkst es leer. Ja, gut. Ich bin heute so am Spiel vorbeigelaufen und hab gedacht, er muss echt mal abnehmen. Und zack, steht das Scheißding im Keller. Sehr gut. So wird's gemacht. Aus dem Leben. Im Zugabteil. Aus einem Rucksack tropft es, ein Reisender probiert mit dem Finger. Alter Cognac? Fragt er die Besitzerin. Und sie so, nö, junger Dackel. Hervorragend. So. Sind wir durch? Nee, Bonuswitze. Bonusrunde. Ach, immer diese Bonuswitze. Wir haben doch keine Zeit. Ihr habt das okay, so gewollt. Okay, dann machen wir schnell. Kommt ein Mann ins Lokal und ruft, Herr Wirt, schnell einen Doppelten, ehe der Krach losgeht. Okay, hier, haben sie. Der kippt den runter und sagt, komm, noch einen, bevor der Krach losgeht. Also nach dem fünften Glas fasst sich der Wirt ein Herz und fragt dann mal so, was für ein Krach reden Sie denn? Na, ich kann doch nicht bezahlen. Ey, den besten hebst du dir fürs Ende auf. Den bringt Marc selber immer, wenn er on Tour ist. Wie nennt man es, wenn die Mutter ein schlechtes Gewissen einredet, damit man ihr einen Gefallen tut? Manipulation. Oho. Es sinkt für sie das Niveau. Ja. Zwei Eisbären laufen durch die Sahara. Boah, hier muss es ja spiegelglatt sein, sagt der eine. Verwundert fragt der andere, warum? Naja, was meinst du wohl, warum hier so gut gestreut ist? Ja, liebe Leute. Gut. Das war das Witzbattle und bevor wir den Kasten hier dicht machen, fehlt natürlich noch was. Die Weisheit des Tages. Und die kommt heute Marc möchte gern. Naja, heute erzähle ich meine. Die Erinnerungen sind es, die das Leben verschönern. Aber das Vergessen allein macht es erträglich. Honoré de Balzac. Wobei ich den ersten Teil schon schön genug fand. Ja, hätte auch der erste Teil gereicht, Marc. Danke. Hättest du den zweiten Spruch das war kein Grund, mir ins Wort zu fallen. Ich wusste nicht, dass der so lang wird. Ich dachte, wir haben uns auf Einsatzsprüche geeinigt. Genau, muss ich schon an die Regeln halten. 5 Silben, mehr nicht. So ist es. Ja, gut, liebe Leute, danke, liebe Zuhörende, für eure Aufmerksamkeit. Liebe Hörer und Hörer. Für Folge 106. Bis zum nächsten danke, Mal. Danke, Marc, danke, René, dass ihr dabei seid, dabei wart. Wir hören uns in 2 Wochen wieder zur 107. Folge. Wir freuen uns drauf. Nee. In 2 Wochen. In 2 Wochen werde ich hoffentlich nicht in Deutschland weilen. Das heißt, da werde ich wohl nicht mit euch aufnehmen können. Vielleicht finden wir einen Termin vorher oder nachher. Ansonsten viel Spaß mit René und Stefan, die Sache dann alleine wuppen werden. Ja, wir gucken mal. Vielleicht haben wir ja auch einen Gast. Wir schauen mal. Es stehen ja ein paar Leute. Schlangen. Ja, wirklich. Es ist wirklich so. Ja, warum? Ich habe ein paar Anfragen von nix. Kann man sich bewerben? Ne, wir haben ja darauf gewartet, dass du endlich in Urlaub fährst. Nein, wir wünschen dir natürlich an dieser Stelle einen wunderschönen Urlaub, Marc. Ja, das brauchst du nicht in Schleim kommen. Auf deinen Urlaubsbericht. Ja. Und wir haben jetzt einen super Cliffhanger, denn wer in der nächsten Folge und ob jemand in der nächsten Folge für Marc Ersatz spielen wird. Ob es eine nächste Folge gibt. Das erfahrt ihr in genau 2 Wochen. Also, ist es vielleicht der ChatGPT oder jemand anders? Wir gucken mal. Dann bis dann. Alles klar. Achso, Alexa, mach mir eine Stulle. Taxi. Und hier sind die Outtakes. Ich bin so gespannt. Läuft. Ob das im neuen Setup alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ja, cool, jo. Brillenwechsel. Ja, habe ich auch schon gemacht. Attacke, ihr Luftpumpen. Gott, der Marc ist ja schon wieder drauf, also da kann ja was werden hier. Das kann ja was werden. Egal ob Silikon oder Bier, Hauptsache dicht. Gut, Marc trinkt nicht so viel, sonst musst du wieder auf Klo. Und? Ne, der kann auch seine gewerkschaftliche Pinkelpause bekommen. Ja, okay, seine Bildschirmpause. Ja. Verbringt er auf Klo. Ich wünsche von dir heute nicht unterdrückt zu werden. Und meine Körperfunktionen waren nie Teil dieses nie unterzeichneten Vertrages. Wir mobben jetzt deine Körperfunktion. Genau. Haha, Blase. Aber so richtig. Blase. So, Marc, deine Kinderblase hast du leer gemacht? Wie dich ein Scheißring an. Kann man so. Eigentlich, gibt man bei der Blase auch mit der Größe an? Ey, meine Blase kann 3 Liter. Kann 2 Podcasts hintereinander aufzeichnen, ohne aufs Klo zu müssen. Ich habe ein komplettes Footballspiel, ohne einmal aufs Klo zu müssen. Also ich wäre soweit. Viel Erfolg, Jungs und Mädels. Gluck, gluck, gluck, gluck, gluck. Und wir schieben natürlich auch das Vögel-News-Thema. Heute wird nicht gevögelt hier. Wenn wir das Thema ansprechen, dann gibt es keine Vögel mehr. Leute, ihr vergesst das Wesentliche. Wir müssen hier aus diesem Miet raus. Wir brauchen eine neue URL. Hä? Nein. Hast du überhaupt nicht mitgekriegt, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, bei mir hat er gesagt, ich werde hier in 3 Minuten rausgeschmissen. Marc hat eine ganz völlig unbegründete Panik. Das ist ein Softwarefehler, Marc. Marc, wir kriegen es auch hin, dass du sofort rausgeschmissen hast. So, wir lassen es drauf. Marc, wir lassen einfach mal Schicksal entscheiden, okay? Ja, genau. Bei mir steht Discord, ist jetzt liegt doch pissen. Ja, siehst du, er hat Angst gekriegt, muss er gleich. Jetzt geht er so unter die stille Treppe. Wollen wir die Verbindung zu Marc einfach trennen? Merkt er gar nicht. Nein, da hat er ja recht gehabt. Lass ihn mal drin. Upsi, was ist denn das passiert? Das ist ja kurios, oder? Verstehe ich nicht. Bei mir gab es keinen Countdown. Bei mir war es grün. Mal sehen, wenn Marc dann drin ist, ob er das wieder anzeigt. Ist doch ein Bug in Google, oder? Hallo Marc, wir haben für dich extra beendet, damit du beruhigt bist. Wahrscheinlich. Na? Wer soll euch das glauben? Florian Silbereisen hat sich in Oliver Pochers Frau verliebt. Wirklich? Aha. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Hat jemand Bild Plus? Das ist doch wieder irgendein... Ey, du kannst heutzutage keine einzige Schlagzeile mehr glauben. Ja, das ist, glaube ich, auch nur irgendwie so eine Selbst die angesagten Medien schreiben in der Schlagzeile was, was dann nachher ins Gegenteil umgekehrt wird im Beitrag. Deswegen hasse ich Marketing. Weil die arbeiten genau mit diesen Methoden, triggern dich. Hat übrigens einer von euch Lust, zukünftig die Witze alle einzuhacken? Genau, ich will damit sagen, ihr müsst endlich auch mal was machen. Das können wir auch deinen Kindern, wenn die Bock haben. Wir ziehen die jetzt nicht mit hier rein. Ja, aber wen denn sonst, René? Wen denn sonst? Na, René, du kannst doch das Kindergeld, kannst du doch dafür dann... Leben. Genau, ich krieg das Kindergeld, damit ich nur Stelle zur Verfügung habe. Es gibt doch jetzt diesen Zuschuss. Also den gibt's ja eigentlich schon lange, aber den holen ja bloß 30% ab. Also hier nochmal der Aufruf für euch, liebe Klausis, Peters und wie ihr alle heißt. Hilfe. Du musst nur ein Wort sagen. Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Na, du bist auf der Suche nach einer Herausforderung? Wir suchen ab Januar praktische Unterstützung für unser Team in Berlin. Du solltest offen, kommunikativ und neugierig sein und ein großes Interesse an der Arbeit in einer kreativen Umgebung mitbringen. Wenn du dich angesprochen fühlst und deine Fähigkeiten in einem dynamischen und motivierten Team einbringen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir freuen uns auf deine Bewerbung in Berlinerisch. Ey, hast du Bock auf ein Praktikum? Wir suchen ab Januar Praktis in unserer Firma hier in Berlin. Du solltest offen sein, kommunikativ und ein bisschen neugierig. Alles andere kriegst du bei uns schon beigebracht. Wenn du Bock hast, dann sag Bescheid, schick uns eine Bewerbung. Wir freuen uns auf deinen Auftritt. Wir zählen runter und stoppen 5, die 3, Aufnahme. 5, 2, 1, Mainz. Stopp. Tschüss. Ende. Aus. Ende Gelände. Aus. Ende. Sabbat.